from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast. Folge 35, wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos unter facebook.com/basketmagazin und basket.de. Ja, hallo allerseits. Wir kommen selber gerade vom Streetcourt, haben ein bisschen die Bälle fliegen lassen, rumgeschrien. Ich finde das immer sehr witzig zu gucken, wie man emotional dann mit dabei ist und wie man sich abfeuert, sobald einmal der Ball das Netz findet. Gezeigt, dass die alten Männer nur Zähne haben. Ja, aber nicht nach dem Ball hechten, das geht nicht. Nee, das war cool und heute so ein bisschen spontaner Podcast. Wir gehen natürlich die Serien durch, gucken ein bisschen in die Glaskugel, was die Zukunft so bringt. Und sonst steht aber erstmal eine andere Neuigkeit vor. Ein weiterer Trainer wurde nämlich entlassen. Ja. Die New Orleans Pelicans haben Monty Williams freigestellt. Gestern oder vorgestern ist es passiert. Und schon geht's wieder in die Trainerdiskussion los. Also es gibt ja bei den New Orleans Pelicans jetzt im Sommer auch eine weitere große Personalie, die da wahrscheinlich mit so ein bisschen dranhängen wird. Anthony Davis Vertrag soll für gutes Geld verlängert werden. Und da sind einige auf der Liste, die es vielleicht werden können. Um Coach Thibodeau hat man schon das ein oder andere Gerücht gesponnen, sowohl um die Pelicans jetzt, aber auch vorher um die Orlando Magic. Wird spannend, was sich da im Sommer tun wird. Ja, ich meine, wir können erstmal schauen, wie sich das entwickelt hat, die Situation. Ich glaube, dass einige Leute oder nicht so viele Leute überrascht waren, dass Monty Williams letztlich entlassen wurde. Man hat sich vielleicht etwas über den Zeitpunkt gewundert, dass man sagt, okay, man hätte vielleicht jetzt noch ein Jahr weiter spielen können. Es ist bekannt, dass Monty Williams mit seinen Spielern, allen voran aber auch dem Franchise-Spieler Anthony Davis, ein sehr gutes Verhältnis hatte, dass er sozusagen so ein Players-Coach war. Die häufig kritisierte Seite oder Kehrseite dessen war dann, dass er nicht unbedingt so sicher war, was dieses Playcalling betraf. Gerade in engen Spielen ist das sehr wesentlich, wenn dann macht der Trainer doch einen großen Unterschied, ob du dann ein erfolgreiches oder erfolgversprechendes Play aufmalen kannst und dein Team dann eben irgendwie so zum Sieg coacht. Das hat er ein bisschen vermissen lassen und ich glaube, das war vielleicht auch ausschlaggebend, dass sie gesagt haben, hey, wir wissen, was für ein Juwel wir haben in Anthony Davis und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir sagen, hey, wir wollen vielleicht ein bisschen einen Veteranencoach einbringen und dann angreifen. Ja, ich glaube auch, das ist keine Entscheidung, die jetzt aufgrund der Playoff-Ergebnisse gegen Golden State gefallen ist, weil da musste man eigentlich damit rechnen. Im Gegenteil, oder dass man verliert, im Gegenteil, eigentlich war es schon hoch anzurechnen, dass trotz der ganzen Verletzungsmiserie, die New Orleans über die ganze Saison hatte, dass man es doch noch in die Playoffs geschafft hat und sich meiner Meinung nach da auch streckenweise richtig gut verkauft hat. Ich denke, dass die Entscheidung wäre ohnehin getroffen worden. Das mit den Playoffs hat da jetzt, glaube ich, relativ wenig mit zu tun. Und ich gebe dir recht, wahrscheinlich wird es irgendein Coach, dessen Name schon seit Jahrzehnten oder Jahren in der NBA rumgeistert und dem man eher zutraut, Anthony Davis nochmal aufs nächste Level zu entwickeln. Ja, wir können natürlich direkt mal fragen, du hast es eben erwähnt, der heißeste Kandidat, finde ich übrigens auch absolut skurril, dass alle Teams darüber gesprochen wird, Coach Thibodeau, Tim Thibodeau von den Chicago Bulls, ist natürlich echt kurios, dass er gerade mitten in den Playoff ist mit seinem Team und ist irgendwie ein offenes Geheimnis, also man hat das jetzt von vielen Seiten gehört, dass die beiden Teams oder das Team sich trennen wird von Thibodeau. Meinst du, das würde passen? Ich meine, auf den ersten Blick, klar, ist ein sehr defensiv orientierter Coach. Da wird er wahrscheinlich das Beste rausholen können aus Anthony Davis und dem anderen Team. Die Frage ist eher, ob er es halt hinbekommt. Er ist jetzt nicht dafür bekannt, halt einen Uhrwerk offensiv ablaufen und abspulen zu lassen. Die Teams, die er bisher gecoacht hat, auch in Boston war das der Fall. Sie haben immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt zu scoren. Und ich glaube, da musst du ein gewisses Fingerspitzengefühl haben, eben Anthony Davis mit den richtigen Puzzleteilen dann zu umranden, um erfolgreich wirklich sein zu können. Ja, ich glaube auch, das wäre jetzt, wenn er jetzt Stand heute nach New Orleans Orleans wechseln würde, wäre das nicht der Kader, den er sich selber hätte zusammenstellen wollen, weil so Marathonläufer und Defense-First-Guys, so wie Taj Gibson oder Jimmy Butler, die fehlen da halt noch in dem Kader. Aber klar, aus Anthony Davis würde er nochmal einen besseren Defensivspieler machen, als er ohnehin schon ist. Ja, gucken wir mal. Also, wie du schon sagst, es ist tatsächlich sehr komisch, weil eigentlich, die Frage ist auch, ob Thibodeau Bock hat, wieder zu einem Team zu wechseln, was so von Verletzungen geplagt ist. Das hat er in Chicago schon erleiden müssen, der ganzen Derrick Rose-Misere. Aber er kann tatsächlich ja noch Meister werden dieses Jahr und trotzdem spricht man eigentlich schon davon, dass er auf gepackten Koffern sitzt. Das ist auch nicht so richtig classy, muss ich sagen. Vielleicht sollte man die Playoffs erstmal abwarten. Ja, ich meine, dass die Front Office Leute von Chicago sind da in einer sehr, positiven Situation. Sie können dadurch, dass Thibodeau noch unter Vertrag ist für kommendes Jahr, auch einfach ein bisschen abwarten, welche Teams am meisten Interesse haben und dann à la Doc Rivers und Boston dann First Rounder verlangen. Ne? Das wäre natürlich dann sehr attraktiv, gleichzeitig auch sehr teuer für das Team, was ihn eventuell verpflichten würde. Andere Kandidaten, Scott Brooks, das ist ein bisschen wie beim Fußball, wo dann das Trainerkarussell dann erstmal anfängt. Es sind auch wie beim Fußball immer die gleichen Namen, die dann fallen. Ja, oder? Ich meine, jetzt kam mit Kevin Olley halt, dem ehemaligen Spieler, der, glaube ich, UConn trainiert in der NCAA, neuer Name auf. Ich bin da sehr offen für. Ich finde das auch sehr gut und wichtig, vor allem wenn du die dann mit erfahrenen Assistant Coaches dann passt. Ich glaube, das ist sogar fast meiner Ansicht nach der wirkliche Hauptwert, weil je nachdem, wen du da mitnimmst, gerade bei jungen Spielern, dass die sich entwickeln, liegt nicht unbedingt primär am Head Coach, sondern eben an den Assistenztrainern. Das siehst du jetzt auch bei vielen jungen Spielern, dass du dann eben so Player Development Coaches hast, die sich dann ein bisschen mehr der Entwicklung widmen, und ich glaube, dass die auch die tägliche Arbeit machen, ja. Ja, also wir reden ja wirklich hier über alltägliche Sachen wie das Training zu führen oder sowas. Und, da gebe ich dir recht, das ist schon viel mehr. Guck dir Golden State an. Die Assistant Coaches haben mit Sicherheit einen größeren Einfluss als nur Hütchen im Training aufzustellen. Ne? Also ja. Wahnsinn übrigens, was die Clippers an Assistant Coaches haben. Die haben 3 ehemalige Head Coaches als Assistants. Die haben Mike Woodson, Woody, der immer aussieht wie ein verlorenes... Seinem Homer Simpson-Bart. Genau, total witzig. Lawrence Frank haben sie, auch ehemaliger Head Coach der Nets. Dann haben sie Sam Cassell, der auch so als der guter Assistenztrainer gilt. Und wer ist jetzt nochmal der Dritte im Bunde? Fällt mir auch gerade nicht ein. Komme ich gleich drauf. Glaubst du, Mike D'Antoni kriegt nächstes Jahr nochmal einen Job? Das wäre auch so einer, der immer im Trainerkarussell drin bleibt und ab und zu mal den Absprung schafft, dann geht er wieder ins Karussell rein. Ich finde es sogar vielleicht interessanter, muss ich sagen, weil wenn man über Thibodeau redet und sagt, er ist sehr defensiv orientiert, dann ist natürlich Mike D'Antoni das genaue Gegenteil mit seiner 7 Seconds or Less Offensive. Ich fände es sehr interessant. Wieso nicht? Man kann sicherlich auch sehr attraktiv in Anführungsstrichen Smallball spielen mit Anthony Davis auf der 5 und dann Shooter drumherum. Ich glaube, das kann hinhauen. Gucken wir mal. Genau. Sonst, glaube ich, was die Neuigkeiten betrifft, richten wir lieber unseren Blick jetzt erstmal auf die Playoffs, auch wenn du mit einem Auge schon auf kommende Woche schielst. Nächste Woche Dienstag. Das ist nämlich das Datum der NBA Draft Lotterie. Und da hoffst du natürlich, dass die Würfel richtig fallen. Aber ich glaube, die anderen Fans gucken jetzt erstmal auf das Parkett und gucken, was sich da tut. Ja, das ist auch richtig so. Ich weiß nicht, sollen wir im Osten diesmal vielleicht mal anfangen? Ja. Die Serie, die vermeintlich am engsten ist, mal diskutieren. Chicago gegen Cleveland. Ja, geht ja auch heute Nacht weiter. Genau. Es ist so ein bisschen, bei uns ist das, glaube ich, so ein bisschen genauso wie in den Playoffs. Wir richten uns auch darauf ein. Jetzt haben wir schon so viel darüber gequatscht, aber es gibt immer ein bisschen neue Wendungen, über die wir natürlich reden wollen. Ich glaube, was der Chicago am meisten wehtut, ist tatsächlich, dass Pau Gasol 2 Spiele verpasst hat. Ja, absolut. Sie haben sich sehr schwer getan zu scoren, und wenn dann der Schuss bei Rose nicht fällt, wird trotzdem weitergeworfen, und dann kommen sie ein bisschen in Schwierigkeiten. Vielleicht noch ein anderer loser Punkt. Ich bin sehr positiv überrascht, dass Butler Jimmy Buckets sehr klatsch spielt. Hat jetzt zwar in den letzten beiden Spielen, die beides Niederlagen waren, aber sehr, sehr Coronis-Dreier geworfen. Hat Dreier versenkt. Ja, mit einer Minute auf der Uhr oder so, ja. Das war sehr, sehr gut. Und Joakim Noah, muss man sich ernsthaft Sorgen machen drüber, glaube ich. Non-Factor. Und ich glaube, dass zusammen mit der Verletzung von Pau Gasol, der übrigens, so konnte man heute lesen, für heute Nacht wohl wieder dabei ist. Zusammen mit der Verletzung ist der Rückgang oder der Leistungsabfall von Joakim Noah, glaube ich, einer der Gründe, warum Chicago das Heft der Serie doch nicht in der Hand behalten hat. Ich glaube, wenn alle auf den Punkt fit gewesen wären, dann hätte ich sogar gesagt, dass vielleicht sogar so ein 4-2 oder so gegen Cleveland drin ist. Aber King James hatte im letzten Spiel was dagegen. Muss ich sagen, bisschen sloppy verteidigt. Er ist dann rausgegangen zur Dreierlinie mit so einem Stepback quasi, so ein Fadeaway irgendwas Wurf und Jimmy Butler kam da doch einen Schritt zu spät, hat sich erst davon täuschen lassen, dass er vielleicht zum Korb zieht. Es war allerdings auch ein anderes Spiel angesagt, beziehungsweise ein anderer Spielzug, ganz genau. Und LeBron hat dann nach dem Spiel gesagt, ja, den habe ich gescratcht, also den habe ich vorher gesagt, als wir auf den Platz gegangen sind, nein, wir machen das, was ich will, gib mir einfach die Pille und ich schmeiß den rein. Facht natürlich wieder die Diskussion an, ob David Blepp da überhaupt was zu sagen hat in der Mannschaft. Ich persönlich glaube, dass es Superstars sich schon öfter mal rausgenommen haben. Ich denke, auch ein Kobe wird nicht immer auf seinen Trainer gehört haben oder ein MJ wird auch nicht immer auf seinen Trainer gehört haben. Ja, aber lass uns doch mal darüber sprechen. Also das ist natürlich eine Glaubensfrage so ein bisschen. Hero Ball, ISO Ball, kann man sehr kritisch gegenüberstehen. Auch wir haben das häufig eigentlich kritisiert, wenngleich wir, oder ich zumindest, jetzt für die Playoffs das ein bisschen relativiert haben, dass ich sage, du brauchst eben Situationen, wo dein bester Spieler das übernimmt und wo alle still rumstehen. Das sollte während des Spiels nicht unbedingt passieren, aber wenn du unbedingt einen Korberfolg brauchst, ist das nach wie vor ein bewährtes Rezept, gerade am Ende des Spiels. Wie findest du das denn? Er sollte eigentlich derjenige sein, der den Ball ins Spiel bringt, also der Einwerfer. Ich finde ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen eine Majestätsbeleidigung. Du hast den besten Spieler der Welt im Team, lass ihn den Wurf nehmen. Also, dass LeBron den Ball einwirft, finde ich Schwachsinn. Es sei denn, LeBron kommt sofort auf den Court und kriegt den Ball wieder. Dann, weil ihm irgendwie ein Screen gestellt wird von demjenigen, der den Ball von ihm bekommen hat. Aber dass das letzte Play über LeBron läuft, das ist, glaube ich, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht sonst über JR, der vielleicht auch mal ab und zu klatscht, noch einen Dreier schießen kann. Nur, der Ball ist reingegangen, ne? Deswegen so, wer trifft halt recht, die alte Fußballerweisheit zieht da natürlich. Allerdings ist das ein Wurf, der wahrscheinlich so eine 15-20%ige Wahrscheinlichkeit hat, reinzugehen. Weiß ich nicht, ob das die klügste aller Varianten ist, weil wenn das Spiel verloren geht, steht es 3-2 für die Bulls und die fahren nach Hause und können das Ding closen. Ich gebe dir total recht. Man sieht, LeBron hat, was die Sprungwürfe betrifft, ziemlich Schwierigkeiten gehabt in der Serie bisher. Und gerade weil alle Leute antizipieren, dass er derjenige sein wird, der den Wurf nimmt, ist das gar nicht mal, also rein basketballerisch in einem Vakuum, ist das sogar sehr clever. Ich meine, er ist der beste Passgeber des Teams, er ist groß, er lässt sich nicht so stören beim Einwurf. Du hättest dann irgendwie ein Backscreen für J.R. Smith setzen können und meinetwegen ziehst du dann noch mit Tristan Thompson zum Korb, sodass ein Lob auch noch eine Option ist. Das kann sehr, sehr erfolgreich sein, aber ich glaube, das ist einfach nicht... Also sehr unklug, weil wenn das nicht hinhaut, dann sagen alle, ja, was ist denn mit dir los? So, dann geht diese ganze Geschichte wieder von vorne los. Genauso wie es natürlich unklug, ob nun gewollt oder ungewollt war, von LeBron zu sagen, ja, hey, der Coach hat eigentlich was gesagt, aber nee, mache ich nicht. Hättest du auch einfach sagen können, ich habe den Wurf genommen und der Coach hat das so gesagt. Oder ne? Genau, das hätte ich nämlich auch nicht gesagt, weil warum den Coach dann nochmal irgendwie mit dem Rücken zur Wand stellen? Es ist doch scheißegal, der Ball ist reingegangen, du hättest auch auf die Frage jetzt einfach sagen können, ja, war so geplant, so, fertig. Ich glaube, er war ein bisschen verärgert über eine Szene, die vorher noch passiert ist und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war, wir sagen das ganz gerne, aber das war wirklich peinlich. es war nämlich so, dass die Chicago Bulls grandios verteidigt haben, sodass mehrere Timeouts hintereinander genommen wurden mussten. Zum ersten war es, glaube ich, J.R. Smith, der den Ball nicht los wurde, der einen Timeout nehmen musste. Und dann haben sie zweimal hintereinander den Einwurf nicht wirklich an den Mann bringen können, sodass wieder Timeouts folgten. Und Cleveland hatte keinen Timeout mehr. Und nachdem Derrick Rose das Spiel ausgeglichen hatte, waren noch 10 Sekunden zu spielen oder 14, ist David Blatt aufs Spielfeld gegangen schon und hat Timeout signalisiert. Jo, stimmt. Und vielleicht für euch, wenn die Schiris das gesehen hätten, sie hatten keinen Timeout mehr, technisches Foul, Freiwurf für Chicago, Ballverlust, sprich Ballbesitz Chicago, das Spiel ist gegessen. Du musst faulen. Weißt du, was aber verloren. Auch, weißt du, was aber auch scheiße ist? Ich glaube, da hat sich auch einer der Kommentatoren, wenn ich mich recht erinnere, drüber aufgeregt. Du hast keinen Timeout mehr mit noch 10 Sekunden, dann gehen die Refs zu irgendeiner Review-Geschichte und eigentlich kriegst du dafür nochmal deinen Timeout. Ich glaube, Jeff Van Gundy oder so hatte sich darüber aufgeregt. Normalerweise müsstest du dann sagen, okay, das Team, was kein Timeout alle bleiben hat, auf dem Feld. Dessen Spieler müssen auch auf dem Feld stehen bleiben, ne? Gleichzeitig, also ich kann das natürlich jetzt nicht bestätigen, aber ich habe gehört, dass halt Thibodeau gebeten hat darum, dass das nochmal überprüft wird, je nachdem, wie viele Sekunden noch auf der Uhr waren. Und wenn er das natürlich dann anfragt, dann hat er halt Pech gehabt, dann muss er damit rechnen, dass dann alle Spieler jetzt noch Zeit bekommen, dann irgendwie was aufzuzeichnen. Aber im Grunde schenken die Schiedsrichter da mit dem anderen Team ein Timeout. Und zwar ein Full-Timeout, weil wir kennen diese Reviews, unter 2 Minuten läuft da gar nichts. Ja, das ist echt... Echt langwierig, aber gut, Credit, Ehre, wem Ehre gebührt, wie es so schön heißt, und war ein guter Schuss. Danach das Spiel, man sieht, Kyrie Irving ist merklich verletzt, der humpelt mehr oder minder nur noch über den Korb, unterm Korb, muss man eigentlich sagen, übers Feld. Ja, aber wie viel kannst du jetzt wirklich noch rausbekommen? Und dadurch, dass du jetzt jeden zweiten Tag ein Spiel hast, seit was? 1,5 Wochen, 2 Wochen, schlaucht das sehr und er hat nicht wirklich Zeit zu regenerieren. Also bin ich nochmal gespannt. Die Serie ist wahrscheinlich noch nicht durch. Würdest du sagen, heute Abend gleich Chicago zu Hause aus? Dadurch, dass Pau Gasol spielt und du bist halt zu Hause, sie haben sehr willensstarke Spieler. Ich glaube, dass sie das schon nochmal reißen können. Man hat gesehen, dass Taj Gibson ein bisschen überfordert war offensiv. Wurde dann übrigens auch rausgeworfen. Sehr fragwürdig, meiner Ansicht nach. Hat ein bisschen nachgehakt oder wurde eingehakt von Matthew Dellavedova und hat dann ein bisschen so ihn abschütteln wollen. So sehe ich das jedenfalls. Ja. Bisschen unnötig, ihn da rauszuwerfen. Auch interessant. Du sammelst Punkte in den Playoffs, wenn du, also so ein bisschen wie in Flensburg, wenn du Flagrant Fouls bekommst. Und er hatte jetzt ein Flagrant One, also ein einfaches sozusagen, und ein Ejection, Flagrant Two, und hat damit 3 Punkte. Wenn er jetzt Taj Gibson nochmal einen Flagrant Foul begeht, wird er automatisch ein Spiel gesperrt. Naja. Was durchaus passieren kann, ne? Also. Klar, kann durchaus passieren. Und dann sind wir wieder bei dieser Diskussion, die wir vor am Ende der Boston Series hatten mit Cleveland. Und für einen Faustschlag ins Gesicht kriegst du dann nur 2 Spiele. Ja. Aber gut. Verhältnismäßigkeit halt. Ja, ich glaube auch, dass heute Abend Chicago durchaus bessere Chancen ausrechne wegen Pau Gasol, weil dann nämlich der Angriff wieder ein bisschen flüssiger funktioniert. Das war alles sehr statisch in den letzten beiden Spielen, wo er nicht dabei war. Wie gesagt, Joakim Noah, absoluter Non-Factor offensiv gewesen. Die Defense der Cavs, die ja nun wirklich angreifbar ist, konnte sich eigentlich nur auf Butler und auf Rose verlassen, haben Rose die Schüsse gegeben. Er hat es ihnen mit einem 7 von, weiß nicht, 24 oder so zurückgezahlt. Das wird hoffentlich auch nicht nochmal passieren. Ich wünsche mir ein Spiel 7. Ja, das war natürlich großartig, gerade wenn man sieht, dass die anderen Serien sich jetzt zu Ende neigen oder vermeintlich zu Ende neigen. Da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, aber ich glaube, dass die ein oder andere Serie jetzt in den nächsten Tagen halt dann entschieden wird, allen voran, auch wenn ich nicht recht behalten habe, dass Houston kein Spiel mehr gewinnt, aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Gehen wir zu Paul Pierce. Ja, gehen wir zu Paul Pierce, der seinen Teamkollegen über den Haufen gerannt hat. Seitdem ich das gesagt habe, zeigt er es mir jede Nacht. Ja, alle Leute, das ist immer so ein bisschen sonderbar. Jeder kennt das von euch, wenn du die Hand ausstreckst, du willst dem Kollegen einen Handschlag geben und dann wirst du ignoriert. Left hanging sozusagen, und das hat Paul Pierce dann auch gemacht, aber in the zone, ist dann nach dem Dreier, den er versenkt hat, um sogar sein Team in Front zu bringen, zur Bank gelaufen wie ein Bekloppter, aber gut, und er hat vorher, nicht gereicht. Und er hat vorher Series gecallt. Er hätte den Kai Pirinha Hintern von Nene vor El Horford schieben sollen, der sich dann einfach den Rebound geschnappt hat, nachdem Dennis Schröder übrigens fast den Game Winner getroffen hat. Ja, aber ein bisschen halt ungestüm, ne? El Horford hat aber sogar in dem Interview gesagt, dass das ein Spielzug war extra für Dennis Schröder. Also sie vertrauen ihm da wohl sehr und Er hat ja vorher auch einen Jumper, da waren auch nur noch 2,5 Minuten irgendwie auf der Uhr, einen sicheren Jumper getroffen, der die Hawks da, glaube ich, auch in Führung gebracht hat. Der, wo er jetzt zum Korb gezogen hat, war vielleicht wirklich ein bisschen ungestüm, aber Al Horford auf jeden Fall Mann des Teams. Ne? Die Defense war absolut herausragend und dann noch den Klatschbacke zum Ende, wo er sich richtig... Al Horford ist ja, wirkt für mich auch immer wie so ein perfekter Schwiegersohn-Typ, so eine total Mr. Nice Guy und. Aber da hat er wirklich die Ellbogen ausgefahren und sich da gegen die großen Dudes von Washington durchgesetzt. Und Ich sage, die Hawks closen im nächsten Game das Ding aus. Wir müssen natürlich noch zwei, drei Worte über John Wall verlieren. Der ist wirklich versucht, aber so richtig er selbst kann er halt nicht sein. Ich meine, so ein Bruch halt nicht. Fünf Brüche. Er halt nicht in drei Tagen. 37 Minuten gespielt. Wann war das? Letzte Woche. Ganz kurios, da aber noch, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben noch gar nicht drüber gequatscht. Bisschen böses Blut innerhalb der Wizards-Organisation, hast du das dann gehört, dass die Ärzte ihm diagnostizieren, also er hat wohl gesagt, hey, ich habe Schmerz in der Hand, ich glaube, das ist gebrochen. Die so, nee, das ist nicht gebrochen, wir machen ein paar Tests. Mhm. Und dann hat er das nochmal double-checken lassen und die haben gesagt, ja klar, du hast fünf Brüche in der Hand. Ja. Und, das habe ich schon gehört, da gab es ein bisschen Knast, ja. Das ist natürlich nicht unbedingt gut, also gerade was, wir sprechen über Leute zu feuern. Scheiß Player. Ne? Nicht so gut. Er hat auf jeden Fall Willen bewiesen, war wieder auf dem Parkett. Ich bin ohnehin ja ein Riesenfan, was er da alles gemacht hat. Also er ist ja eigentlich so ein bisschen sogar die tragische Figur. Ich meine, er hat als Franchise-Spieler dann den Block eigentlich angesetzt, der die Serie ein bisschen für Washington hätte drehen können. Wenn dann Al Horford sich nicht den Ball schnappt, ist das Spiel vorbei und die Wizards gewinnen. Und ja, ein bisschen schade, aber war sehr schön anzuschauen, das Spiel, war sehr spannend. Die Stimmung war überraschenderweise mal in Atlanta ganz gut, wenngleich diese Orgel mich komplett abfuckt. Ja, und ihr müsst mal drauf achten. Dieser, was ist das da? Ja, Hawkschrei halt, ne? Ja, aber gut. Nee, das war auf jeden Fall spannend. Wir haben über einen X-Faktor gesprochen, wer dann vielleicht von der Bank kommt, außer Dennis Schröder. Witzigerweise in 15 Minuten, auch wenn es nur 8 Punkte waren, Mike Muscala hat ja, das hab ich auch auf einmal aus dem Nichts Punkte gemacht. Und das sind so diese Dinge, die du brauchst, um dann doch mal ein Spiel irgendwie rauszureißen und zu gewinnen, wenn es vielleicht auch bei den Startern nicht so läuft. Warum trifft Kyle Korver nicht so richtig gut? Ich weiß es nicht. Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich müsste nochmal das genauer also anschauen. Eins von fünf, dass er sich überhaupt sowieso nur 5 Schüsse nimmt. Ich meine, man sieht schon anhand der Schussauswahl, da habe ich jetzt gerade vor mir 14 Schüsse von Paul Millsap, 18 von Al Horford, von denen er 10 getroffen hat, das ist natürlich überragend. Aber eins von fünf, ja, vielleicht hat Washington es geschafft, das, was in der Regular Season immer so gut funktioniert hat, diese paar schnellen Schritte oben um den Block rum, wo er dann seinen Dreier kriegt, ganz gut zu unterbinden. Allerdings darf man vielleicht auch nicht vergessen, dass Jeff Teague auch so ein bisschen wieder zu seinem Spiel zurückgefunden hat. Jedenfalls am Anfang, hinterher wurde er dann rausgenommen. Aber die Wurfauswahl oder die Prozente 6 von 13 ist jetzt auch nicht so verkehrt. Trifft aber immerhin in den Playoffs 37,6%, sehr respektabel, bei 8 Dreiern pro Spiel. Dreier versuchen ist natürlich nochmal was anderes, wenn du in der Regular Season irgendwie was 52% geworfen hast, aber naja, davon kann man ja auch nicht immer ausgehen. Dennis 3 von 12. Ja, aber, stand gesagt, auf der Platte anstelle von Jeff Teague, der 7-mal den Ball weggeworfen hat und ich glaube, dass Mike Budenholzer einfach mehr Vertrauen hatte in die Playmaking Abilities. 7 Assists. Das Pick and Roll oder Pick and Pop besser, wo sich dann der große Spieler abrollt sozusagen, um dann den Sprungwurf zu nehmen. Mit Al Horford ist sehr, sehr eingespielt. Also das klappt sehr gut, dass er entweder in die Zone penetriert oder dann eben einfach diesen lockeren Ball dann runterlegt und Al Horford dann den Mitteldistanzwurf anbringt. Was hast du denn? Zieht Atlanta jetzt durch? Ich sag, jedes Spiel gewinnt ihre Heimspiele. Jedes Team gewinnt nochmal ihre Heimspiele. Okay. Ja, ich glaube, es geht in 7. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt... Wir waren letztes Jahr in den Playoffs so verwöhnt mit Spiel 7 schon in der ersten Runde. Wird mal langsam Zeit, finde ich. Übrigens, ich habe mal ein bisschen nachgedacht. Nachdem jetzt die Spurs gegen Clippers-Serie so als großartigste Erstrundenserie aller Zeiten gefeiert worden ist, erinnerst du dich an die Erstrundenserie Chicago gegen Boston vor 4 Jahren oder so? Nee. Doch, also das war so großartig. Ich kann das nochmal nachgucken, aber da hat... nicht Aaron Gordon, wie heißt der? Keep Getting Them Checks von Orlando. Jedenfalls Ben Gordon hat da eine unsterbliche Serie gespielt, hat alle Würfe getroffen. Kann ich nochmal nachschauen. Das war auf aber jeden auch Fall letztes Jahr deine Mavs gegen San Antonio. Stimmt. Das war auch ordentlich. Ja, das stimmt. Hat Spaß gemacht. Gehen wir in den Westen rüber. Nehmen wir das, was gestern Abend war, Memphis gegen Golden State zuerst? Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen mehr zu quatschen als bei Houston. Zuallererst muss man wahrscheinlich den Zeitpunkt erwähnen, an dem Golden State die Serie hat drehen können. Das war eine kleine, aber feine taktische Umstellung. Oh ja, das hat, ich müsste gleich nochmal gucken, reiche ich gleich nach, wenn ich es gesehen habe, jemand bei uns auf Facebook auch direkt entdeckt. Ich glaube, das kam relativ nah am Spielbeginn. Da, David Marx, da hat sich Mr. Kerr aber mal ganz was Besonderes ausgedacht. Ganz geile Idee. Und zwar ging es darum, um 3.50 Uhr übrigens. Ja. Sehr schön. Und zwar ging es darum, dass Andrew Bogut unseren Podcast-Liebling von letzter Woche, Tony Allen, gegardet hat. Ja, also und vor allem jetzt nicht einfach ein bisschen ignoriert und abgesunken, sondern ihr müsst euch vorstellen, Andrew Bogut steht einfach in der Zone, egal wo Tony Allen auf dem Spielfeld ist. Ja, das heißt, immer ein bisschen Radio, aus der Zone, damit du keine Defensive. Ja, genau, immer einen Fuß rein, einen Fuß raus und dann doppelst du einfach brutal alles, was irgendwie zu den großen Jungs in dem Post gefüttert wird und lässt Tony Allen schießen, hat dann irgendwie auch drei lange Zweier genommen oder mal einen Dreier. Sind natürlich dann Backsteine gewesen, die auf den Korb geworfen sind, ganz à la Josh Smith. Und ja, ich meine, das ist Tony Allen war so abgefuckt, dass er direkt das nächste Spiel nicht mitgemacht hat. Hat glaube ich, eine Leistenprobleme gehabt und dann nicht gespielt. Aber das ist natürlich eine sehr große Herausforderung, hat mir da ein paar Gedanken gemacht. Und ich weiß ehrlich gesagt, wenn du Dave Joerger bist von Memphis, weiß nicht, wie du es lösen kannst. Du musst eigentlich Tony Allen trotzdem spielen lassen, wegen seinem defensiven Einfluss. Aber ja, er hat dann noch versucht, ihn in den Pick and Roll zu setzen, dass er Pick setzt. Er hat versucht, dass er die ganze Zeit irgendwie wie wild irgendwelche Cuts läuft. Aber naja, wenn er den Ball hat und wirklich keiner auch nur annäherndweise irgendwie rauskommt, dann ist es sehr schwierig. Du könntest jetzt sagen, Memphis muss das Spiel schnell machen und versuchen, viele Transition-Angriffe zu fahren. Aber das ist ja überhaupt nicht Memphis-Stil. Und wie gesagt, aus dem Setplay, aus dem Positionsspiel raus, wird das natürlich schwer. Ja, schade eigentlich, finde ich, weil wie gesagt, also auf der einen Seite des Courts ist Tony Allen unverzichtbar, da haben wir letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, und auf der anderen Seite kannst du es dir als Golden State Warriors wirklich leisten, ihn da frei stehen zu lassen, und dann soll er sich halt 20 Schüsse nehmen, weil du weißt, davon treffen maximal irgendwie 5. Tja. Nee, eine Antwort, so ein richtiges Adjustment gab es darauf nicht. Wie gesagt, Tony Allen hat jetzt im letzten Spiel nicht mitgemacht, aufgrund seiner Hüftprobleme oder Leistenprobleme. Das ging relativ deutlich an die Golden State Warriors. Wir haben es gerade noch mal kurz zusammen geguckt, die Condensed Version im League Pass. Es war eigentlich ein relativ knappes Spiel noch in der ersten Halbzeit, obwohl Steph Curry da schon heiß gelaufen war, was ja sonst immer so ein Zeichen dafür ist, dass Golden State früh mit 10 oder 15 wegzieht. Aber am Ende war es dann teilweise auch so ein bisschen Showtime-Basketball, unheimlich viele Alley-Oops. Ich glaube, alleine 5 Dunks von Iggy oder so haben wir gesehen. X-Faktor, Iggy. Ja, ja. Da hatte Memphis dann keine Antwort mehr drauf. Ja, und jetzt gibt's ein Close-Out-Game. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich finde, es ist einfach unfassbar schwierig, dieses Offensiv-Uhrwerk zu stoppen. Sobald einmal ein Dreier sitzt, musst du sofort Angst haben, dass da wieder ein, weiß ich nicht, 10-0 Run irgendwie entsteht. Memphis muss einfach wirklich, so dumm es sich auch anhört, einfach versuchen, das Spiel immer eng zu behalten, dass es immer ausgeglichen ist oder sie ein bisschen vorne sind, weil sobald du mit diesen offensiven Limitäten, die du hast, oder Limitationen, zurückliegst mit mehr als 10, ist es super schwierig, da nochmal zu. In Person von Green. Ja, Jeff Green ist eigentlich derjenige, der nach Memphis, nach Tennessee gekommen ist, per Trade von Boston, um eben bei solchen Serien Punkte aufs Parkett zu legen. Wir haben das Ding noch gefeiert, als der Trade kam, ne? Also ich finde es nach wie vor ist ein sehr guter Fit. Ich mag die Aufstellung, mit denen sie auf dem Feld sind, wenn er spielt, und bin auch immer noch überzeugt, dass er erfolgreich sein kann, nur sein Schuss fällt halt einfach nicht. Nee, überhaupt nicht. Case wahrscheinlich von einfach aggressiv bleiben und zum Korb ziehen und gucken, ne? Ja, er nimmt sich auch nicht viele Schüsse dann mehr, ne? Ich gucke gerade nach, im vorletzten Spiel 4 von 8, die Quote eigentlich ganz in Ordnung, resultiert dann in 12 Punkten. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt die Scoring-Option, die du dir gewünscht hast. In Boston damals, als er kam, er dann 19 geaveraged in der Regular Season und dann jetzt im letzten Spiel gestern Nacht 10 Punkte gemacht. Da müsste schon ein bisschen mehr kommen, gerade wenn so ein Mike Conley jetzt durch seine Verletzung, wo er immer noch ein bisschen mitzukämpfen hat, vielleicht nicht unbedingt in der Lage ist, mal so ein 28-Punkte-Spiel rauszuhauen. Von Sibo und von Marc Gasol weißt du, was du kriegst. Also müsste sich eigentlich mal vielleicht auch ein Courtney Lee irgendwie mal so eine kleine Leistungsexplosion in der Offensive hinlegen. Weil nur so könntest du dann auch, wie gesagt, so ein 4 gegen 5 ausgleichen, wenn Golden State jetzt im Closeout-Game das nochmal fahren würde gegen Tony Allen. Jeff Green mit einem Player-Efficiency-Rating von 7,9. Ja, siehste. Oh. Bitter. Grausam. True-Shooting 41%. Dass du das überhaupt, das kriege ich ja noch nicht mal hin. Willst du noch ein Wort verlieren? Das hattest du vorhin mal in unserem Vorgespräch oder auf dem Platz gerade schon angesprochen, glaube ich, über Harrison Barnes? Ja, ich finde Harrison Barnes Rolle in dem Team ein bisschen, also passt natürlich, was die Rolle betrifft. Offensichtlich wird da viel richtig gemacht, wenn du 60 Spiele gewinnst oder was war es, 65 Spiele in der regulären Saison? 67, stimmt. Aber ich würde ihn tendenziell ganz gern mal bei einem anderen Team sehen, weil ich glaube, dass er offensiv mehr kann, als er zeigen darf derzeit bei dem Kader. Da fallen natürlich nicht so viele Schüsse mehr, sage ich mal, runter, wenn du Steph Curry und Klay Thompson. Er nimmt Team das hast. Fallobst, ne? Ja, das, genau, was so also, übrig bleibt. Weiß ich nicht. Aber das macht er gut. Also wie viel er tatsächlich dann wirft, irgendwie 8 Würfe pro Spiel, das ist meiner Ansicht nach ein bisschen wenig. Ich habe Vertrauen, er ist sehr athletisch, er kann zum Korb ziehen, er kann auch den Eckendreier treffen, hat eine ganz gute Spielübersicht, kann sehr gut rebounden, ganz passabel verteidigen, auf jeden Fall auch mal, wenn du Smallball spielst, ihn auf die 4 zu setzen. Das machen sie jetzt, wenn Bogut Tony Allen deckt, dann versucht er sie überhaupt zu verteidigen. Was meinst du, wie anstrengend das ist, sie ja, zu verteidigen? Natürlich, den aber auch so, Riesen. Nee, aber du musst auch einfach eine mentale Toughness dann irgendwie haben, gegen Zach Randolph irgendwie zu verteidigen in meinem Post, und ich glaube, dass er die mitbringt, und bin sehr gespannt, wie er sich weiterentwickelt. Der weiche Riese ist eigentlich eine Frechheit. Weißt du, wer der weiche Riese ist? Axel Schulz. Echt? Ja. Ich habe jetzt der weiße Riese, dachte ich jetzt erstmal, dass da ein Waschbär. Der weiche Riese, weil, ne, ich habe ja gerade schon gesagt, Zach Randolph sieht immer so aus wie so ein Teddybär, aber der weiche Riese ist eigentlich Axel Schulz. Das wird sie ist tatsächlich Rocky, der Rocky Gianni, der attraktivste Boxer gewesen. Was? Aus Deutschland. Du kannst, also nicht erfolgreich. Henry Maske, Sven Ottke, war doch kein, willst jetzt Max Schmeling halt sagen. Nee. Oder? Ja, ich finde, deutsche Axel Boxer ist immer sehr unattraktiv. Axel Schulz wurde halt beschissen damals gegen Foreman. Ja. Danach hat Foreman Karriere geclosed und nur noch Fleisch geburzelt. Ich kann das schon verstehen, wieso halt diese ganze Mayweather-Pacquiao-Geschichte ist halt einfach Schwergewicht, ist so super behäbig. Das ist wie Frauenbasketball gucken. Ja, aber weil die Klitschkos auch so langweilig sind, Mann. Ganz ehrlich. Hast du je schon mal nur ein NBA-Spiel geguckt? Nein, je. Hast nein, du je schon mal Highlights davon gesehen? Nein, Highlights. Ja. Dank? Ach nee, gibt's nicht. Keiner kann danken. Naja, lassen wir Sven Ottke sein. Kleiner Exkurs ins Boxen. Aber ich glaube, auch Sibo, hätte Axel Schulz in Topform umgehauen. Sibo ist einfach gemeiner. Also er hätte auf jeden Fall Chancen gehabt in der ersten Runde, einfach irgendwie direkt drauf. Glaskinn. Dr. Eisenfaust. Wie kriegen wir denn jetzt die Überleitung zu Houston und den Clippers? Jemand, der gerne geschlagen wird, ist Dwight Howard. Stark. Hat sich auch wieder angelegt. Finde ich auch wahnsinnig undiszipliniert, dass er im absolut wichtigen vierten Spiel der Serie, das dann verloren ging, zu einem 3-1, ejected worden ist. Hatte Foul Trouble, nur 18 Minuten gespielt, glaube ich, und wurde dann rausgeworfen, Technical bekommen. Und ich weiß nicht, dafür hat er einfach zu gute Playoffs gespielt und ist zu wichtig für das Team. Niemand kann eigentlich Blake Griffin verteidigen, und er wäre derjenige, der noch DeAndre Jordan dann und die ganzen Lobs in Schach halten kann. Wenn er nicht auf dem Feld steht, ist Houston auf jeden Fall komplett hoffnungslos verloren. Blake Griffin ist so krass. Auch in der Niederlage 30 und 16. Ja. Das ist so brutal. Überraschend, dass sie sich ja so abfrühstücken lassen. Ich habe ja ein bisschen ketzerisch gesagt, dass Houston kein Spiel mehr gewinnt. Aber sie haben Courage gezeigt, haben das Heimspiel gewonnen jetzt, steht 3-2. Aber ich weiß nicht, hat das genug gezeigt, dass wir jetzt sagen, it ain't over till the fat lady sings? ist natürlich schwierig, so einem Team wie Houston dann so ein bisschen Selbstbewusstsein zurückzugeben. Ne? Also wenn so ein, ich guck gerade rein, Ariza mit 8 von 12 seinen Schuss jetzt mal wieder fallen sieht, wenn James Harden, der mit 26 Punkten eine gute Partie gemacht hat, sieht, dass er eben doch noch in MVP-Form sein kann, Capella mit 4 von 4. Ich würde den Jungen sofort faulen. Ja, ja. Hecke Clint. Aber Clint, was ist das eigentlich für ein Name? Clint Eastwood? Ja. Clint? Hört sich nach Western an. J.J. Redick, 3 von 12. Ich glaube, die haben einfach, also die Clippers haben einfach wirklich nicht gut geschossen. 3 von 12 für Redick, 1 von 8 von Barnes. Das reicht dann nämlich aus. Crawford dann von der Bank mit 2 von 10. Das ist halt nichts. Aber wie gesagt, ich glaube, jetzt fahren sie zurück nach L.A., ne? Ja, also ich würde mal meinen, ich muss ja mit meinen Prediction ein bisschen vorsichtig sein, sonst läuft in dem Spiel Paul Pierce auf den Platz und schmeißt auf einmal einen Game-Winner. Aber warte, steht 3-2? Nee, dann... ach doch, ja, doch, zurück nach L.A. ist Homecourt für Houston, ja, genau. Ja, ja. Ist Homecourt für Houston, deswegen jetzt zurück nach L.A. Ich glaube, also so eine, was haben sie denn zusammengeworfen? Das sind 3 von 12, 5 von 22, 6 von 28 hat der Backcourt geworfen, ohne Chris Paul jetzt mal. Ich glaube, das wird nicht nochmal passieren. Und Blake Griffin kann halt auch wieder 30-20 machen oder so. Spencer Hawes spielt ein bisschen wieder. Auch wenn er natürlich eine absolute Saison zum Vergessen gespielt hat, finde ich, dass das, klar, lief schon gut in der Serie, aber dass das fast überfällig war, weil wenn du Spencer Hawes und Blake Griffin gemeinsam spielst, dann ziehst du die Defense auseinander. Ich nehme mal an, dass dann Dwight Howard, wenn er denn auf dem Parkett steht zum selben Zeitpunkt, halt dann Blake Griffin decken muss und ja, dann hat Griffin auf jeden Fall Zeit und Platz, so seine Crossover, und er hat ja ein wahnsinniges Handling für einen großen Spieler. Er bringt ja auch den Ball, ne, teilweise. Genau, und Ich finde, das ist eigentlich eine taktisch sehr kluger Spielzug, dann diese Aufstellung mal zu wagen. Hast du ein bisschen Shooting noch mit dabei und unleash Blake Griffin halt einfach. Ne? Ey, die Clippers hatten 91 Possessions. 91. Das ist viel. Das ist echt viel. Treffen davon 38. Das ist wenig. Ja, Austin Rivers macht eine sehr gute Serie. Da haben wir jetzt letzten Podcast schon mal drüber gesprochen. Bin ich mal gespannt. Jamal Crawford struggled richtig krass. Mhm. 36% aus dem Feld in den Playoffs nur. Und 5 Punkte jetzt im letzten Spiel bei 27 Minuten. Und im Grunde macht er nichts anderes als Scoring. Dreierprozent, 23. Mies. Stinkt. Mhm. Stinker der Playoffs fast schon. Naja, das wäre ein bisschen zu viel gesagt dafür, dass das Team so erfolgreich ist. Ich glaube ehrlich gesagt persönlich, dass die Serie jetzt beim nächsten Spiel beendet wird. Das sah mir dann doch sehr souverän aus, vor allem in den Siegen. Auch in dem ersten Sieg von Houston war eigentlich über 3/4 die Clippers das bessere Team. Und ich glaube, dass das jetzt beendet wird. DeAndre Jordan, 7 von 16. Das ist ja für seine Verhältnisse gar nicht so schlecht. Und ich glaube, das ist eine Quote, so knapp unter 50%, wo du dir dann schon überlegst, ob du dieses DeAndre durchziehst. Was stand da vorher im Spiel an der Linie? 34 Mal oder so? Ja, 34 Mann. Playoff. Also ich meine, das ist ja auch für Statistiker, für die Statistiker unter euch ein bisschen schade, weil das total die Statistiken verzerrt. Vorher hatte den Rekord Freiwurfversuche in einer Halbzeit Shaq mit 22, glaube ich. Aber gut, bei ihm war es vielleicht dann auch in dem Fall ein bisschen Hacke-Shaq. Da, 14 von 34. Aber 34 Freiwürfe ist schon hart. Ist eklig zu gucken, aber wir haben uns beide gerade nochmal drüber unterhalten, lernt einfach Freiwürfe. Ja, wie gesagt. Ein Moskow schießt auch fast 70%. Ja, aber so, es muss ja noch nicht mal 70 sein. Lass es 60 sein. Vielleicht sogar 58, niemand macht's. Ja. 58%, aber gut. Das ist, glaube ich, auch so eine Glaubensfrage, wo dann viele Leute sagen, aber der hat doch so große Hände und stell dir mal vor. Ich meine, ich tue mich auch sehr schwer, du hast hier so einen kleinen Korb. Und da den Ball dann irgendwie, ich denke mal, okay, will ich den eher mit einer Hand werfen oder mit zweien, aber ich gehe doch mal stark davon aus, dass das bei DeAndre nicht unbedingt der Fall ist. Du willst aber auch im Sommer, doch willst du schon, aber du kriegst im Sommer keine 15 Millionen von irgendjemandem. Aber ich kann es anbieten. Doc Rivers. Du kannst ja sagen, wenn dich einer holen will, dann willst du Max. Ich übe einfach ein bisschen den Corner-Dreier und dann sage ich, ich oder Hedo Turkoglu. Ich bin noch langsamer. Ja, vielleicht, aber nicht so alt. Ja, gut, ich glaube, wir sind schon durch. Ich gucke gerade mal, was ihr so gefragt habt, ob da vielleicht noch was, sehr wichtige Frage, müssen wir unbedingt nochmal drüber sprechen. Dennis Lübkes, wann wird eigentlich Cody Ostertag gedraftet? Hoffentlich bald. Ich wusste gar nicht, dass es Cody Ostertag gibt. Ich habe mich aber gefragt, und wieso heißt der Cody? Der müsste Clint heißen. Clint Ostertag. ist es eher der Fall, dass wohl die Knie vom Sohn von Arvydas Sabonis auseinanderbrechen oder dass der Sohn von Sean Kemp zu viele Burger isst und alkoholabhängig wird? 50-50. Ja, aber eins passiert, oder? Aber hier, apropos, du hast doch diese, hast du mir doch, das habe ich leider nicht gesehen, aber du hast doch den Sohn von Shaq gesehen diese Woche, ne? Ach ja. 6'8 mit wie viel Jahren? Was ist denn 6'8? 2 Meter. Mellow ist 6'8, deswegen so 2'4, 2'5. 14, der Junge. Ja. 6'8 mit 14. Wie ist der überhaupt, also du bist mit dem Sohn von Shaq in der Schule. Der Vater hat halt was, 300 Millionen verdient in seiner Karriere? Hm. Wie ist der aufgewachsen, der Junge? Meinst du, Shaq ist auch so, musst auch deine Mathehausaufgaben machen, kleiner Shaq? Auf gar keinen Fall. Meinst du, er nennt seinen Sohn kleiner Shaq, du musst deine Mathehausaufgaben machen? Wäre doch witzig. Ich glaube nicht. Ja, Katastrophe. Ja. Der hat bestimmt jetzt schon Hammer. Ich glaube, das ist auch, Shaq hat das mal, ich habe da hinten irgendwo, hatte ich mal die Bio von Shaq. Der hat auch mal gesagt, pass mal auf, das ist auch gar nicht so witzig, wenn du mit 14, 15 Jahren so groß bist, wenn du kein Profisportler bist, ne? Es gibt auch Leute, die verarmen tatsächlich, weil du kannst dir kein Bett kaufen, du kannst dir keine Klamotten kaufen, alles muss immer maßgeschneidert werden. Wenn du kein Basketballspieler bist, der 100 Millionen im Jahr über einen Vertrag verdient, find mal Schuhgröße in 58, bezahl die mal, ne? Find mal einen Job. Find mal eine Freundin. Setz dich mal in einen Bürostuhl mit 2,12 Meter. Da wir ja ein jugendfreier Podcast sind, dürfen wir jetzt nicht das in aller epischen Breite ausführen, aber hast du mal die Freundin oder die Frau von Shaq gesehen, wie groß die ist? Anatomisch sehr schwierig. Ja, glaube ich, ja. Aber gut, belassen wir es vielleicht dabei. Hast du gerade noch was über unsere zwitschernden Freunde? Nee. An der Frage, ich glaube, ich gucke gerade mal bei Instagram. Greuelflash fragt, aber gut, das will ich trotzdem mal. Ja, Greuelflash. Das ist stark. Greuelflash. Auch wenn die Pelicans nicht mehr dabei sind, eure Meinung zu Monty Williams Entlassung angesichts des Teams und der personellen Lage, waren die Playoffs doch eine gute Leistung, zumal sie gegen Golden State trotz Sweep ganz ordentlich aussahen. Ganz abgesehen vom stetigen Prozess unter Williams die letzten Jahre. Haben wir natürlich jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, aber einen Punkt, den ich dann nochmal anbringen könnte, wäre, dass wohl im Vertrag stand oder mündlich abgemacht worden ist, dass Monty Williams dieses Jahr die Playoffs schaffen müsste, also in Retroperspektive, damit er den Job behält. Und das hat er dann sogar noch geschafft, dass sie ihn dann trotzdem gefeuert haben. Interessant. Deswegen meine ich, das wird ein längerer Reifeprozess gewesen sein. Ich glaube nicht, dass das jetzt erst in den letzten 2 Wochen entschieden worden ist. Also ohnehin vor dem Jahr zu sagen, die Playoffs müssten geschafft werden, ist schon eine Hausnummer. Wenn man bedenkt, dass dieses Riesenverletzungspech von Oklahoma City jetzt nicht antizipierbar war, dann wäre es ohnehin schon sehr schwierig gewesen, in die Playoffs überhaupt zu kommen. Dass sie es dann trotzdem geschafft haben, sprach eigentlich ja dann für das Team und den Coach. Also das vielleicht noch als kleiner Nachtrag. Joakim Noah gewinnt den NBA Citizenship Award. Keine Ahnung, was das ist. Wird in Cleveland verliehen auch. Ja? Sinnlos, dass die auch alle von Kia ein Auto bekommen, was die dann direkt spenden immer. Ja gut. Was braucht ein NBA-Spieler ein Kia-Auto? Total sinnvoll. Passt ja sowieso nicht rein. Ja, ja, in diesem Sinne, bis irgendwann die Tage. Kommt eine Woche. From downtown. Reingehauen.